herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 8, 2018, Episode 558. Neidisch auf Indien. Ist das nicht kindisch, ja, so richtig neidisch zu sein, ja? Und dann auch noch auf Indien, ja, ist ja heiß diskutiert, ne? Ich meine, die Menge an, also an armen Menschen in Indien ist unbeschreiblich. Warum soll man denn auf Indien neidisch sein? Weil Indien ist im Aufbruch, ein technologischer Aufbruch, meiner Meinung nach, wie es es noch nie gegeben hat. Ja. Schneller als China sogar, ja, schneller als alle anderen. Und das Land schreit förmlich nach technologischer Entwicklung und das bekommt es auch. Ja, und nicht nur im Consumer-Bereich. Doch da sind die Auswirkungen seit Jahren eigentlich deutlich zu sehen. Wie oft habe ich zum Beispiel schon gesagt im Uncast, dass man Google merkt, und in den letzten 2 Jahren hat es Google ja auch offen gesagt, ja, dass Indien für Google der Markt der Zukunft ist. Ja. Auch viele chinesische Firmen haben gesagt, das ist der Markt der Zukunft. Auch Apple drängt nach Indien. Alle sehen Indien als den Markt, der in den nächsten 10 bis 20 Jahren das verspricht, was viele andere Länder zwar versprochen haben, aber nie gehalten haben. Unter anderem auch Deutschland, ja, Europa. Ja, Europa hat man gedacht, das wird das technologische Wunderland, das die Wiege der Technologie, dann kam relativ schnell das Erwachen, ja, nach der industriellen Revolution, war dann spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg ganz klar, dass Japan da deutlich aufholt. Zuerst natürlich belächelt wie immer, ne? Ach, die Japaner, ach, wie süß, ja, die mit ihren Autoschen und da und so, das kauft doch eh niemand sonst, ja. Ja, und technologisch jetzt weit vorne, ja, NFC, also NFC-ähnliche Bezahlmethoden oder Roboter in der Gesellschaft schon vor Jahrzehnten, ja, akzeptiert. Die Idee mit dem Smartphone zum Beispiel ein Ticket zu lösen, einfach in die Bahn zu steigen und das Smartphone irgendwo drüber zu ziehen und fertig. Jahrzehnte gibt es das schon in Japan. Eine alte Technologie für die Japaner. Und bei uns jetzt gerade im Kommen. Ja. Aber auch die Amerikaner haben natürlich sehr viel erreicht in der Mikrochip-Branche, ja, das sind die Amerikaner natürlich führend. Jetzt gibt es aber ein Problem. Europa will nicht. Die Leute technikarm, technikfaul, Technopanik, ja, in Europa. die Amerikaner, naja, der Markt ist ziemlich gesättigt, bleibt der chinesische Markt und da, wo quasi jetzt noch nicht so viel los ist, technologisch gesehen, aber wo man geradezu möchte, ja, ist Indien. Und deswegen kommen immer mehr Firmen, jetzt habe ich so lang vorgeredet, ja, deswegen kommen immer mehr Firmen, die mit ihren Produkten in Indien auftrumpfen. Und ich werde später im Uncast darüber noch ausführlich reden, über ein neues Smartphone, das jetzt rausgekommen ist. Das zieht einem die Schuhe aus, ganz einfach, ja? Preis-leistungsmäßig gesehen. Aber auch, um jetzt endlich mal zum ersten Thema zu kommen, ja, bei den Fernsehgeräten. Ein Xiaomi TV5, 4K-TV, also UHD, 55 Zoll Bildschirm für 500 Euro, ja, umgerechnet, 500 Euro. Und das hat eine ganze Batterie von Smart-TV-Diensten integriert, ja. Beispielsweise sind da vorhanden, um dort auch die Smart-TV-Funktion zu nutzen. 2 GB RAM, 8 GB interner Speicher mit einem T968-Chipset 3, HDMI-Ports, 2 USB-Ports, Ethernet-Anschluss, natürlich optischer Digitalausgang und auch RCA-Connectors, ja. Natürlich auch dann Software integriert für verschiedene Streaming-Dienste, ja, YouTube-App und so weiter, ganz klar. Auf dem Bild, was ich hier gesehen habe, kann ich leider noch nicht ganz bestätigen, ja, aber es sieht so aus, als ob auch ein Chromecast integriert ist. Also diese Google Cast Technology, ja, im TV, das sieht hier so aus. Und damit ist das natürlich ein Riesenvorteil. Aber selbst ohne dieses System wäre das genial. Da werden zum Beispiel auch so Kleinigkeiten bedient, wie zum Beispiel Bluetooth 4.0. Ja? Und zwar unabhängig davon, ob man ein Bluetooth-Gerät vom gleichen Hersteller nimmt. Ja? Bei uns gibt es so schöne... ich sag's ganz einfach, weil mir sowas so auf den Keks geht, die Samsung-Geräte. Es ist eine unglaubliche Frechheit, was Samsung da macht, ja. Soundbars beispielsweise gehen nur die von Samsung, obwohl das Gerät Bluetooth hat. Da könnte ich die Krise kriegen. Eigentlich ist das ein Fall für die Wettbewerbshüter, ja. Dass man einen Bluetooth-Standard so ändert, damit man nur seinen eigenen Schrott anschließen kann, ja, von der eigenen Firma. Finde ich unmöglich, sowas. Das wäre vielleicht ein Fall für die Wettbewerbshüter. Anders hier dieses Gerät. Alles offen, alles frei. Man macht es den Leuten nicht schwer. Im Gegenteil, man versucht es so gut und so einfach wie möglich zu machen. Man hat für Indien eine spezielle UI entwickelt, das an die Bedürfnisse der Inder angepasst ist. Das würde ich mir mal auch für einen europäischen Markt wünschen. Ja? Da kriegen wir immer alles so vorgeschmissen, ja? Und vorgeworfen. Und hier, ne, Frist. Das ist unsere UI und fertig. Ne? Ganz egal, ob die UI das eine grausame Katastrophe ist, man muss sich damit arrangieren, ja, gibt ja nichts anderes. Und man merkt es oft, dass die UIs einfach nicht richtig lokalisiert sind. Ja? Damit meine ich jetzt nicht unbedingt von den Begriffen her, um Himmels Willen, da habe ich schon längst aufgegeben, ja, also wird wahrscheinlich die Leute noch eher verwirren, wenn man jetzt die Anglizismen aus den UIs wie der Name schon sagt, die UIs, ne? Streicht, da wäre die Verwirrung komplett. Ja? Höchstens noch einige ältere Semester würden das begrüßen, ja? Sind wir ganz ehrlich. Das meine ich nicht, sondern der Aufbau an sich. Ja? Das sind viele Details, beispielsweise Umlaute. Ja? Wir sind an einem Punkt angelangt, wo man zwar sagt, ja, Globalisierung, aber in Wirklichkeit ist es eigentlich nur Amerikanisierung. Ja? Jedenfalls, was die europäischen Märkte anbetrifft. In Indien, da probiert man das echt gar nicht. Nicht, weil die Leute da vielleicht nicht aufgeschlossen sind, ganz im Gegenteil. Dort können viele Leute Englisch, ja, mehr als man denkt, wenn man das prozentual sieht in den Städten, glaube ich sogar mehr. Also für viele ist Englisch eigentlich die Hauptsprache, ja. Und das merkt man auch, wenn man da mal im Internet guckt, Videos beispielsweise, ja, gut, der Dialekt, ne, macht man sich immer so schön drüber lustig, aber Fakt ist, die Leute sprechen Englisch und das ist nicht schlecht. Dennoch, wenn man eben Leute anspricht, die nicht unbedingt jetzt im Tech-Bereich sind, ja, dann muss es natürlich auch grundsätzlich angepasst sein. Und da machen eben so Firmen wie Xiaomi, die ja chinesisch sind, alles dafür, dass es eben auch richtig in den indischen Markt integriert ist und dass die Leute quasi meinen, das ist ein indisches Gerät. Das war schon immer indisch, fertig. Ja. So ist es. Und damit eben die Akzeptanz vorhanden ist. Dabei schreit ja Indien geradezu nach diesen Produkten und das macht sich dann auch im Preis bemerkbar. Aber da frage ich mich auch, warum können die Firmen denn auf einmal Geräte in Indien zu solchen Preisen anbieten und bei uns nicht? Weil sie es müssen. Man weiß natürlich, dass die Kaufkraft in Indien in der Bevölkerung nicht gerade sehr hoch ist. Ja, das heißt, klar, man muss, wenn man das jetzt umrechnet, ist für die meisten Inder wären 500 Euro kaum zu erreichen. Ja, das wäre sicherlich vergleichbar mit bei uns 1000 Euro für ein TV. Wer macht das schon? Außer ein paar Filmfreaks, ja? die es können. Aber dennoch sind die Unterschiede ziemlich groß und man hier vielleicht bei dem TV noch nicht mal beim Android-Gerät, beim Android-Handy, im Uncast, wie gesagt, werde ich darüber was sagen, das zieht einem die Schuhe aus und da ist auch nicht mehr zu rechtfertigen, dass eben die Kaufkraft da geringer ist. Nein, es hängt auch damit zusammen und das zeigt das ja auch, dass die Firmen deutlich günstiger anbieten können, wenn sie es müssen. Ja, so, wenn dieses TV-Gerät oder ein anderes TV-Gerät in der Art von der Firma beispielsweise teurer in einem anderen Land verkauft wird, dann ist da ein großes Fragezeichen zu setzen. Leider ist es so, dass eben die Geräte, die in Indien verkauft werden, in Europa oder in den USA gar nicht erst angeboten werden. Und das finde ich äußerst gemein. Da wird man richtig neidisch. Wieso ist es möglich, auf dem indischen Markt billige Geräte, die so gute Leistungsdaten haben, anzubieten, ja, und in Europa und in den USA nicht? Ja, gut, es mag vielleicht mehr Bestimmungen geben, ja, das moniere ich ja schon seit Jahren. Mittlerweile gibt es in der EU so viele Bestimmungen. Ja, kein Wunder, dass sich da keine Firma mehr traut, als Startup irgendwas Neues auf den Markt zu bringen. Die werden gleich mal mit Klagen überzogen, dann kommt der Verbraucherschutz, dann kommt ein Datenschützer, ja, und jeder versucht, die fertig zu machen. Ne? Ja, kein Wunder, dass die sagen, okay, dann machen wir das woanders, da fertig, ne, und pfeift drauf. Aber das, trotzdem muss ich das sagen, große Firmen, und Xiaomi zähle ich zu den großen Firmen, da frage ich mich dann doch, die haben die Möglichkeiten, die könnten das machen, die wollen das nur nicht. Ja. Und das ist gemein, ganz einfach gemein. Ja. Ich weiß, der Rio geht wieder eine Runde heulen jetzt. Ja. Warum? Weil er für das Gleiche, was die Inder für 500 Euro kriegen, muss der Rio hier über 1000 Euro auf den Tisch legen, ne? Oder muss ich mit irgendeinem Gerät zufrieden geben, von, ja, zum Beispiel von Samsung, das eben ja, nicht so gut ist wie das von Xiaomi und zusätzlich auch noch mit solchen Restriktionen gespickt ist, wie eben Bluetooth, Soundbar, unser TV-Gerät hat Bluetooth-Unterstützung, ja, aber nur für Geräte, die von Samsung kommen, nie, ist das nicht schön, ja, Kopfhörer, nix, kein Kopfhörer kann ich dran benutzen, ich muss einen Adapter anschließen über Digital Audio, ja, der dann das umwandelt in ein Bluetooth-Signal, damit ich meinen Kopfhörer von Sony über Bluetooth nutzen kann, juhu, das ist unsere Vision, ja, von Hightech 2018, ne? Genau, Gängelung, nichts funktioniert, so gar nichts, ja, weil Standards sind ja nur dazu da, um gebrochen zu werden von den großen Firmen, ne? Aber nicht hier, da klappt's auf einmal, ne? Da klappt's auf einmal. Ja, gut, genug gejammert, aber es geht und wie gesagt, im Uncast nachher wird es noch deutlicher, die Preisunterschiede, das wird euch die Schuhe ausziehen, das kann ich euch sagen. Zu was ganz anderem, ja, zu den First World Problems jetzt wieder, ja, wobei ich Indien eigentlich schon gerne zu der First World zähle. Ja, gibt es eigentlich auch ein Second World? Ja? Man sagt immer so die dritte Welt, ja, und the First World, ja, also die erste Welt, bei uns ist der Begriff nicht so bekannt, in den USA ist sehr bekannt, ja, First World Problems, ja, das heißt so die Probleme der ersten Gesellschaft, ich glaube, das sagt man lieber nicht, ne, der fortschrittlichen Gesellschaft, ja, wo das Aussehen auf dem Selfie wichtiger ist, als was zu essen, ja, weil da macht man sich keine Gedanken drum, was zu essen auf dem Tisch zu bekommen. Ja. da ist es schon wichtiger in der First World, dass das Selfie gut aussieht, das man macht. Mhm. Aber gibt es eigentlich dann auch eine Second World? Wo ist denn die Second World? Ja. Davon habe ich noch nie was gehört. Ich meine, da muss doch irgendwo so ein Zwischending geben, aber wahrscheinlich ist sie auf allen Seiten egal. Ne? Der dritten Welt ist die egal und der ersten Welt ist die egal. Ne? Die zweite Welt, was ist das? So die Miete? Immer so diese Miete, die ist so langweilig. Ja? Weiß auch nicht. Ne? Und ich weiß gar nicht, warum ich jetzt so weit vom Thema abgekommen bin, aber First World Problems waren zum Beispiel, wann geht endlich Stargate weiter? Ja, Stargate. Das Stargate-Universum schreit doch geradezu nach einer Fortsetzung, nach einer neuen Serie, nach diesen Riesenerfolgen, ja, SG-1, ne, Star Wars, sag ich nur, Gott, Stargate Continuum, ne, Stargate Atlantis, ja, wobei Continuum war wirklich, naja, okay, lassen wir das, Atlantis war furchtbar, oder, was ist das Continuum, ich weiß schon gar nicht mehr, also beide waren furchtbar, weil, kann nur noch SG-1 davon unterscheiden, ne, oh, okay. Also, und auf jeden Fall, ne, schreit es doch danach. Und warum kam das nicht? Warum kam das nicht? Ich bin entsetzt, ne? Und jetzt endlich hat sich da was abgezeichnet und es ist jetzt tatsächlich passiert. So, kam ganz schnell auf einmal. Ne? Stargate Origins ist jetzt verfügbar. Ihr könnt euch schon die ersten paar Folgen angucken. Über die Stargate Command App, ja, ganz interessant, also ich habe von der App vorher noch nie was gehört, die werde ich mal auf jeden Fall runterladen mal, ne? Da kann man sich dann eben, wie gesagt, die ersten paar Folgen schon mal angucken. Das ist eine reguläre Serie und der Trailer zeigt auch, dass die professionell gemacht ist und verspricht also schon mal sehr, sehr viel. Ja, das Metro-Goldwyn-Mayer, ganz klar, ne, also ich meine, warum sage ich das überhaupt, dass sie professionell gemacht ist? Vielleicht, um vorzubeugen, dass die Leute denken, das ist irgendwie so ein Fanprojekt, wie es ja momentan so in ist, ja, das tut mir furchtbar leid, aber das ruiniert meistens alles eher. Ja. Nein, das ist professionelle Produktion, MGM, ja, zack, Stargate Origins. Und wo spielt das? Nämlich vor dem Ganzen, vor SG-1. So hat es angefangen, ja. Bei SG-1 war ja quasi, ist ja schon klar geworden, dass schon mal Menschen, ja, in Kontakt waren. Ne? Und klar, schon mehr kann Stargate da. Ne? Und hier wird quasi die Geschichte erzählt, die vor SG-1 war. Wie war das damals? Was ist passiert? Wie kam das überhaupt dazu? Ja, und so weiter. Und natürlich in eine Zeit, die geradezu eine Mischung zwischen Indiana Jones und eben Stargate vermuten lässt. Ja, ich weiß, dass das typische Genre oder das typische Klischee wird wieder bedient, aber es ist doch interessant zu sehen, wie die das gemacht haben, ja, in dieser Zeit, es muss um 1940 rumspielen, ja, zum Beispiel, wie das da angefangen hat, ja. Ich weiß nicht genau, dazu habe ich noch zu wenig Informationen, ob Stargate Origins sich auch tatsächlich gut ins Stargate-Universum einfügt, ja, und nicht so kaputt gemacht wird, wie so zum Beispiel Star Trek kaputt gemacht wurde von Abrams. Ne? Zum Glück hat der, glaube ich, die Finger hier davon gelassen, ja. Denn da musste man sich ja noch behelfen mit einer alternativen Timeline, ja, weil man gesehen hat, okay, das geht man gar nicht, ja, was da passiert ist, das macht gerade das ganze Star Trek-Universum kaputt und ja, Star Trek ist was anderes als die Abrams-Filme. Auf jeden Fall sieht das hier schon mal gut aus, aber wie gesagt, ich muss da erst noch mal reingucken. Ich bin noch nicht dazu gekommen, die Folgen anzugucken. Ich habe das erst kurzfristig erfahren. Natürlich total genial fand ich das. Ja, die Stargate Command App, da gibt es dann einen All-Access-Pass dafür und da muss man einmal $20 zahlen und dann bekommt man Zugriff zu allem. Das hört sich interessant an, kann mir aber gar nicht vorstellen, dass das auf Dauer lohnenswert ist für die Firma. Ja. Wann die Serie dann auch außerhalb dieser App verfügbar ist, weiß ich nicht genau. Ich sag mal ganz ehrlich, es wird so nicht lange dauern, ganz klar. Die App lässt übrigens zu, also das auf den Chromecast zu streamen. Von daher ist es super gut. Ja, also wer einen Chromecast hat, sollte eigentlich jeder haben für die paar Euro, ja, der hat hier die Möglichkeit, das richtig schön am großen TV auch anzugucken. Also Stargate Origins ist ja richtig ein kleiner Traum, der da wahr geworden ist. Bin echt mal gespannt, was da geboten wird. Wie gesagt, der Trailer macht wirklich Lust auf mehr. Guckt euch den mal an. Ich lasse mal den Link drin. Und es ist wirklich fantastisch. Ein richtiger Dauerbrenner ist ja die oder das Verstecken von Daten, ja, in einer Datei. Steganographie nennt man das. Das kann ganz komplizierte Ausmaße haben, ja. Professionell Steganographie ist in den letzten Jahren übrigens auch ein bisschen zurückgegangen, keine Ahnung wieso. Aber auf oder unter New Plus Linux ist immer noch ein Standard-Tool in Benutzung, das es ermöglicht, im Linux-Filesystem was ganz Faszinierendes zu machen, nämlich einfach Daten zu verstecken. Das kann alles Mögliche sein, ja. Aber ich bleibe einfach mal jetzt bei Textdaten, weil wenn man sich zum Beispiel eine Textdatei irgendwie verstecken möchte, ja, dann geht das ganz einfach, zum Beispiel im Bild. Es wird nicht aufgelöst im Bild, ich sage gleich, das ist auch keine echte Steganographie, sondern das ist einfach nur eine Zusammenführung, ein Verstecken von dieser Datei in einer anderen Datei. Ja. Man kann natürlich drüber streiten, ob das sinnvoll ist. Sicher ist es natürlich nicht. Warum sollte man das also machen? Ganz klar, weil man manchmal eben Daten hat, die man normal verstecken möchte, wo es aber nicht unbedingt erforderlich ist, dass man die jetzt groß verschlüsselt. Beispielsweise, ich kann es euch gleich sagen, also dieser Tipp wird von, ich würde mal sagen, von 98% der Bevölkerung wird dieser Tipp nie durchschaut werden, dieses Verstecken von Dateien. Das werden die nie rausfinden, nie sehen. Ja? Und auch wenn ich das jetzt hier so sage, das ist eigentlich relativ egal. Wenn man also eine Datei an eine andere Datei anfügt, dann verschwindet es für die meisten Leute. Und das kann man mit einem ganz einfachen Kommando machen, nämlich mit einem Cat-Kommando. Cat, ja, C-A-T. Deswegen auch das lustige Bild hier. Ne? und was macht das? Das fügt einfach, verbindet einfach mehrere Dateien. Zum Beispiel kann man ein Bild nehmen. Ne? Eine PNG-Datei oder ein JPEG oder irgendwas. Oder eine Sounddatei. Ja, genau, eine Sounddatei ist das Beste zum Beispiel. Nimm mal eine MP3-Datei. Ja. Und sagen wir mal Musik.mp3, ja, so, da fügen wir eine Datei an, die wir vorher im Texteditor ganz normal geschrieben haben, ja, test.txt, so. Also ist dann das Kommando cut Musik.mp3, Leerzeichen, test.txt, Leerzeichen größer als, zum Beispiel test.mp3. So. Wenn man das eingibt, dann erhält man die Datei test.mp3 und wenn man jetzt tatsächlich mit einem normalen Soundplayer diese Datei aufruft, weil man sieht ja, es ist mp3, alles klar, wunderbar. So. Dann wird die Musik ganz normal gespielt. Also es gibt keinen Hinweis darauf, dass da noch irgendwas dranhängt. Ja. erst wenn man die dann zum Beispiel mit einem Hex-Editor oder mit einem Texteditor wie dem Emacs öffnet, der halt auch Binärdateien dann eben öffnen kann, ja, dann kann man am Ende der Datei sehen, was die Textdatei, ne, wo die ist und dass die eben eingefügt wurde. Also kein Problem eigentlich, wenn man es weiß. Man kann es noch ein bisschen mehr verstecken, indem man zwei Dateien, ja, vielleicht etwas kleinere Dateien nimmt, ja, und einfach noch hinten dran setzt. Also das sind eigentlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Man könnte zum Beispiel dieselbe MP3-Datei nehmen, ja, also hier Musik.mp3, ja, Leerzeichen test.txt, Leerzeichen von mir aus test.jpg, also irgendein JPEG-Bild, ein kleines JPEG-Bild von 1-2 Kilobyte, ja. Dann wird hinten dran nochmal ein Bild gemacht. Das heißt, selbst wenn man dann ans Ende der Datei geht, ja, sieht man eben die Reste der Binärdatei von dem Bild. Ja, also auch da deutet dann nichts darauf hin. Mhm. Obwohl man dann am Ende ist, okay, sieht aus, Binärcode, sieht normal aus und vorne sieht normal aus, alles klar, okay, was soll's, ne, fertig. Man findet es dann entweder manuell natürlich, klar, wenn man kann ja sehen, was da ein Text ist, oder man macht sich ein kleiner Marker als erste Zeile in der Textdatei von mir aus 3xA groß, ja, 3xA groß oder etwas, was vielleicht nicht so häufiger vorkommt, zum Beispiel 3x Punkt hintereinander, ja, so, und dann wenn man die Datei dann im Texteditor oder im Hex-Editor öffnet, dann sucht man nach dem String, also nach dem Text Punkt, Punkt, Punkt, so, und dann springt der an die erste Stelle und man sieht dann Punkt, Punkt, Punkt und alles, was nach diesem Marker kommt, ist dann die Textdatei und dann sieht man eben weiter in dem Binärmüll dann hinten dran weiter. Es ist nichts Besonderes, ganz klar, also das ist auch nichts, wie gesagt, nochmal, wo man wirklich brisante Daten verstecken kann, aber es ist etwas, wo man zum Beispiel Sachen verstecken kann, die normallos nicht finden sollen, ja, wo es aber nicht schlimm ist, wenn das irgendwie jetzt Ermittler oder irgendwas finden, ja, und das, und sag mal, das sind ja auch die Hauptsachen, ja. Ehrlich gesagt, ich habe nichts auf der Platte, was irgendein Ermittler interessant finden könnte. Aber ich habe was auf der Platte, was zum Beispiel vielleicht die ein oder andere Person nicht finden sollte. Ja, mein gut, auf meinen mein Rechner hat eh sonst niemand Zugriff. Aber, ja, man weiß es ja nicht. Vielleicht kommt doch mal einer ins System online, ja, irgendjemand. Und dass der dann ausgerechnet oder alle Dateien da durchforstet, ja, das ist unwahrscheinlich. Man kann diese Datei ja auch gut verstecken. Stellt euch mal vor, ihr habt ein paar hundert Songs, ja, und eine einzige Datei in irgendeinem Album ist die präparierte Datei. Nur ihr müsst euch das dann merken, ihr wisst es, ja. Aber ansonsten gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass diese eine Datei von hunderten MP3-Dateien, dass die eine Datei die Datei ist, die eben diese Informationen enthält. Und es kann ein ganz normales Album sein, ihr macht euch da auch nicht die Datei kaputt oder ähnliches, sondern die funktioniert ganz normal, das heißt, ihr könnt zum ganz normalen Album reinmachen. Das ist genau das Faszinierende. Oder euer Fotoalbum, ja, kein Problem, ja. Euer Foto dort dranhängen und dann bleibt das einfach so da drin und da findet man keine Hinweise drauf. Da müsste man alle Dateien systematisch durchsuchen. Wenn ihr ein paar hundert Dateien habt, dann ist das schon jede Menge Arbeit und genau diese Arbeit wird sich eigentlich niemand machen, der nicht von der professionellen Seite aus irgendwie da was suchen möchte oder euch, ja, was Schlechtes will, ja. Und die Chance, an solche Leute zu kommen, ist relativ gering, ja, zum Glück, muss ich sagen, die sich so eine Mühe machen und deswegen finde ich es immer noch ein probates Mittel für Dateien zu verstecken in einer Datei und wie so oft Linux mit der Standardinstallation dieses CAT-Programm CAT ist auf jedem System, jedem Linux-System vorinstalliert. Und ist ein wichtiges Tool auch. Und deswegen, ja, sehr gut. So, und jetzt schon wieder ein ganz anderes Thema. Heute wird ja über die Themen hin und her gehupst, ja, das ist ja unfassbar. Die ESO hat effektiv das größte optische Teleskop dank Espresso. Nein, die gehen jetzt nicht, die ESO geht jetzt nicht meinen Weg und haut sich mit Koffein voll vor wichtigen Projekten. Ja, wie ich zum Beispiel jetzt schon wieder, ne? Sondern dieses Instrument, das dazu genutzt wird, nennt sich Espresso. Ja? Damit wird das Licht von vier 8,2 Meter Hauptteleskope, ja, zusammengeführt und quasi überlagert, ja, um es mal laienhaft auszudrücken, ja, gesammelt wird dieses Licht und dann eben zusammengefügt. Dadurch wird effektiv eben die grundlegende Arbeitsweise eines riesigen Teleskopspiegels erreicht. Und deswegen hat dann mit diesem Espresso-System die ESO das quasi größte Teleskop, optische Teleskop der Welt. Ist das nicht schön? Ja, und man sagt hier auch in dem offiziellen ESO-Artikel dazu, dass dieses Espresso, ja, mit allen vier Hauptteleskopen, das gibt ein kleiner Vorgeschmack, ja, ein verlockender Vorgeschmack auf das Extremely Large Telescope der ESO, das in einigen Jahren eben in Betrieb gehen wird. Ich finde es absolut faszinierend, muss ich sagen. Und Espresso wird auch als Planetenjäger der nächsten Generation gefeiert. Ist sehr, sehr hoch gesteckt, dieses Ziel, denn innerhalb der Atmosphäre noch solche Leistungen zu vollbringen, das ist schon beachtenswert, muss ich sagen. Also ich hab eigentlich nicht mehr damit gerechnet, dass es noch große Fortschritte geben wird im Bereich der terrestrischen Beobachtung, dass es mehr auf die Weltraumteleskope sich verlagern wird. Aber umso besser, dass das möglich ist. Ich finde das ganz, ganz toll und faszinierend. Für weitere Informationen verweise ich ganz einfach auf den Artikel. Deswegen lasse ich auch den Link drin. Und da könnt ihr genaues darüber lesen. Ich finde das äußerst faszinierendes Thema. Ja, Google schaltet den Werbeblocker bei Chrome ein und damit schließt sich der Kreis. Das, was ich schon befürchtet habe, ist tatsächlich eingetreten. Ja. Google hat sukzessive die Daumenschrauben angezogen. Ja. Ich weiß nicht, wem ich da mehr Vorwürfe machen soll. Den einzelnen Regierungen oder den Gegnern der Adblocker oder Google. Ja, weil das Problem ist sehr diffus. Fakt ist zum Beispiel jetzt, morgen ist es vorbei mit Einnahmen von kleinen YouTube-Channels beispielsweise. Ja, da setzt Google immer mehr die Schrauben an, sodass kleinere Anbieter eben nicht mehr mit Google zumindest in den Videos werben können. 1000 Abonnenten brauchen Kanal jetzt und sehr lange View-Zeiten pro oder im letzten Jahr, in den letzten 12 Monaten. Das ist für viele kleine Kanäle nicht zu erreichen. Ja, ganz klar. Und die können dann eben keine Werbeeinnahmen mehr einstreichen. Gleichzeitig bringt jetzt Google den Chrome dazu, die Werbung, ja, vorwiegend von den Mitbewerbern, zu blocken. Ja, die werden rausgefiltert. Das heißt, ich kann jetzt nicht mehr sagen, okay, also Google vermarktet mir keine Werbung mehr, ich gehe jetzt zum anderen Anbieter, dann wird die Werbung einfach von dem Standard-Browser Chrome rausgefiltert und Chrome ist der meistgenutzte, mit Abstand der meistgenutzte Browser auf dem Markt. Damit quasi muss ich zu Google gehen für meine Werbung und bin auf die Gnade von Google angewiesen, wenn meine Werbung noch irgendwie gesehen werden soll. Ja. Und das ist schon heftig. Da sollte sich auch vielleicht mal jemand von den Wettbewerbshütern Gedanken machen, statt immer nur Phantomen nachzujagen, mal reelle Probleme anzugehen. Aber ich bezweifle, dass da was passiert. Ja, Leute, die ja Werbung betreiben, sind ja quasi, oder die Werbung auf ihren Seiten und in ihren Videos anwenden, sind ja quasi freigegeben zum Abschuss sozusagen, ne, virtuell. Denn es ist ja unbeliebt. Man ist ja per se böse, wenn man Werbung machen will. Ja. Und von daher wird sich da kaum eine breite Masse finden, die sich jetzt dafür einsetzt, dass kleine Channels oder kleine Seiten, Webseiten hier noch ihre Werbung an die Leute bringen können, ja, oder mit Werbeeinnahmen Geld verdienen, darum geht's ja. Das wird sicherlich nicht passieren. Die haben weder eine Lobby, ja, noch noch haben die Fürsprecher in der Nutzergemeinde, die normalerweise ja immer skeptisch sind. Aber naja, wenn es gegen die böse Werbung geht, ne, dann ist ja alles okay. Ich mache niemanden Vorwurf, wenn er einen Werbeblocker einsetzt. Ja, ich fordere sogar dazu auf, Werbeblocker einzusetzen, obwohl ich selbst auf einigen meiner Webseite Werbung habe. Ja. Ich fordere die Leute dazu auf, einen Werbeblocker einzusetzen, wenn sie die Werbung nicht sehen wollen. Ja. Das ist nämlich jedem gutes Recht und ich kann das absolut verstehen. Bei vielen Seiten, da ist die Werbung ja also dominierend. Das ist ja, da ist die Information ist nur noch ein Zusatz zur Werbung. Und da ist es dann natürlich absolut gerechtfertigt. Ne? Und jeder soll selbst entscheiden können. Nur hier bringt Google eben eine Voreinstellung mit beim Chrome. Und da werden sich die normalen Nutzer eben, die davon keine Ahnung haben, die werden das gar nicht wirklich wahrnehmen. Ja? Somit werden Einnahmen, die eben nicht über Google generiert werden, verhindert. Ja? Wie das die Großen finden, weiß ich nicht. Die haben vielleicht schon mit Google irgendwie ein Abkommen geschlossen. Ja, davon gehe ich ganz stark aus. Ansonsten würde natürlich eine Klagewelle anrollen. Ja, denn ja, dann wäre es vorbei mit Lustig. Solange nur die Kleinen gegängelt werden, da sind sich die Großen dann natürlich einig. So wie es auch auf YouTube ist, ja, bei den Channels. Die großen Channels, die eben über 1000 Abonnenten haben, die haben da gut reden, die sagen, ja, ist doch gut, wenn die Spreu vom Weizen getrennt werden, ja, das wäre ja noch schöner, wenn irgend so ein Hinzenkunz, ja, mit seinen Sachen da Geld verdienen kann, ja, wo kommt man denn da hin? Da kann ich ja weniger verdienen mit meiner großen Seite, dann zwacken die mir ja die Kunden ab, nö. Ja, also, dann ist ja alles gut, ja, so ist es halt. Als ob die Netzgemeinde besser wäre, als die normale Gesellschaft. Naja. Gut, in eigener Sache, ja, habe ich noch was. Und zwar, ich habe hier eine Abstimmung zur Community mal gemacht. Und ich bitte drum, ja, beteiligt euch. Ja. Denn es war immer in der letzten Zeit ein Problem. Ich habe es immer mal wieder gehört von Leuten, die gesagt haben, nein, also die YouTube-Community, das finde ich nicht so gut. Ich selbst sage ja, YouTube-Community finde ich sehr, sehr gut, ja, optimal eigentlich, alles an einem Platz, weil ist ja jetzt abzusehen, ne, der Hauptplatz für die Rios Wochensicht und für den Uncast, also für die gesamten Netcasts, ist eben auf YouTube, ja. Und das aus gutem Grund, weil eben manchmal immer häufiger eben Filmmaterial mit hinzugefügt wird oder sogar separate Videos eben veröffentlicht werden. Und deswegen ist das vernünftig. Nur, Die Frage danach kommt immer wieder auf, ob man das nicht von YouTube abkapseln kann. Ja? Früher war ja mal die Community im Blog und damit auch auf Google Plus sozusagen. Ja? Ich habe jetzt keine, also ich, das ist nicht die Frage, ob jetzt die Community wieder auf Google Plus ziehen soll. Das wäre ja vom Regen in die Traufe dann. Ja? Sondern ob die Community einfach als Kommentare und mehr geht dann auch nicht, als Kommentare zu den Posts auf der Webseite sein wird, also auf dem Blog, auf dem die Feeds auch gepostet werden. Auch dort kann man sich auch die YouTube-Videos angucken, ja, nur dass man die Kommentare, die dort eben gepostet werden, dass die eben nicht auf YouTube sind, sondern im Blog gesammelt werden. Kommentare, die kann man auch dann einsehen auf Google Plus, weil das ja Blogger.com und Google Plus sind ja verknüpft, noch. Ja? Und die wird man dann auch sehen können dort und man könnte dann auch auf Google Plus kommentieren. Ja? Aber man kann im Blog das Ganze machen. Natürlich, klar, muss man sich mit Google anmelden. Ja? Ohne Anmeldung, das sage ich euch gleich, kann es nicht funktionieren. Selbst mit Anmeldung ist es schwierig heutzutage. Und es ist auch ganz klar, dass, das sage ich auch jetzt schon vorneweg, dass die Abstimmung klar ausfallen muss, ja, klar ausfallen muss für die Community im Blog. Denn das bedeutet für mich jede Menge Mehrarbeit und vor allem ein wesentlich höheres Risiko. Ich muss die Kommentare quasi stündlich moderieren, noch schneller unter Umständen. Ja? Denn ihr wisst ja, es gibt neue Bestimmungen. Ja? Und wenn dann irgendeiner etwas postet, was auch nur im Ansatz möglicherweise ja, nicht korrekt ist, dann bin ich dafür haftbar. Ja? Auf solchen Plattformen wie YouTube ist das noch ein großes Fragezeichen, weil da ich auch nur beschränkte Möglichkeiten habe, überhaupt zu moderieren. Ja? Weil die Plattform eben nicht meine Seite ist. Sie ist nicht meine Webseite, von daher ist sie nicht gleich zu behandeln wie das Blog. Ja? Und also da sind etliche Sachen, etliche Probleme und deswegen werde ich das auch tatsächlich nur switchen, wenn das Ergebnis deutlich für das Blog ausfällt. Trotzdem, ja, wenn ihr der Meinung seid, nein, ich will die Kommentare auf YouTube haben, weil ich bin dort unterwegs, dort habe ich den Account, ich will will mich nicht sonst anmelden müssen oder irgendwas, ja, dann stimmt ab und wenn ihr sagt, nein, die Kommentare auf YouTube sind graus, ja, ich will lieber die Kommentare im Blog haben, ja, unter dem Artikel und ich will überhaupt nicht auf YouTube, dann stimmt für das Blog ab, ja. Und nur wenn ihr das Feedback gebt, kann ich auch danach entscheiden und es wird auch ausschlaggebend sein, wie viele Leute sich da beteiligen. Ja, ist das ganz ehrlich, wenn sich da nur 15 Leute beteiligen, kann ich deswegen nicht wegen den 15 Leuten nicht die ganze Gruppe ausrichten. Ja? Weil klar ist, YouTube hat mehr Nutzer als mein Blog. Unendlich viel mehr Nutzer potenzieller als mein Blog. Ja, und deswegen muss dann auch schon eine entsprechende Beteiligung sein bei der Umfrage. Es ist auch so, um vielleicht ein bisschen das Ganze abzumildern, es ist nicht so entweder oder, sondern die Kommentarfunktion bei YouTube bleibt ja bestehen, also die schalte ich nicht ab oder so. Von daher kann man auch noch bei YouTube nach wie vor kommentieren. Ich habe mich schon damit abgefunden, dass ich auf mehrere Seiten dann gehen muss, weil ich habe zwar die Kommentarfunktion abgeschaltet bei Google Plus, ja, die werde ich dann nicht wieder einschalten, schon habe ich noch eine dritte Anlaufstelle, zumindest also die in der Google Plus Community, aber es ist eben so, dass ich halt auch jetzt Nachrichten über Mail oder sogar über Direktnachrichten von Twitter kommt. Also Leute, bitte schreibt mir keine Direktnachrichten bei Twitter. Ja? Twitter ist nicht für mich die Direktnachricht. Ich würde dich sperren, wenn ich das könnte. Ja. Macht es nicht. Also das ist, ihr wisst, wo die Community ist. Wenn ihr mir was Privates sagen wollt, könnt ihr das über die Mailadresse tun. Die habt ihr. Wenn nicht, müsst ihr es in der Community machen, ja. Und sorry, ist nun mal so. Und ich kann nicht von überall her die Sachen nutzen. Es ist auch wirklich schade, dass ich Nachrichten bekomme, teilweise über Mail, die eigentlich in die Öffentlichkeit gehören und den Leuten auch sofort nützen würden. Und viele Probleme könnten schon mit der Community gelöst werden. Aber wenn ihr mir eine Mail schreibt, ich darf und kann und will eure Mail auch nicht mit Copy und Paste an die Community posten. Ja, ich glaube, da wären einige nicht damit einverstanden. Gleichwohl könnten die Probleme, die Fragen, die ihr mir stellt, die Community vielleicht sogar noch besser beantworten und schneller beantworten, als ich es kann. Okay. Also, nehmt ab bei der Abstimmung. Link findet ihr in den Shownotes, die jetzt ja noch auf YouTube sind. Und damit kommen wir erstmal zum Video der Woche. Ja. Ist eigentlich gar nicht so lustig. Indien ist besser. Nur als ich dann ein bisschen weiter geguckt habe, kamen dann doch noch ein paar Sachen, wo ich schon schmunzeln musste. Und da habe ich gesagt, hier Mann, das ist doch genau das Richtige, ja. Also man kann ja über die Vorteile und über das, was in Indien besser ist, durchaus etliche Punkte finden. Aber dass der Personennahverkehr in Indien besser sein soll, stimmt schon, er wird effektiv ausgenutzt, ja. Und ja, für die extrem Sportler möchte ich da gar nicht sagen, für die ich weiß nicht, wie man die nennt, ja, also für die extremen Jungs, ne, die Mut haben, ne, und sich hier an die Eingangstüren hangeln an den Zügen, ja, oder sogar obendrauf surfen, ja, unglaublich, Leute, macht es ja nicht, oben da sind bei uns Hochspannungsleiden, ja, in Indien aber größtenteils nicht. Und dort ist es normal, dass Leute auch auf dem Dach sitzen oder sich einfach an dem Türgriff außen festhalten beim Fahren des Zuges. Ja. Also kein Problem. Also das, was ihr unter Extreme Train Surfing, ja, ist in Indien normal. Ne? Aber irgendwie, nö, also ich möchte dann doch lieber einen Sitzplatz haben und mein Lappy auspacken und da tippen, ne, also gut, ne. Also guckt euch mal das Video an, ich musste da schon lachen bei der Stelle. Damit sind wir am Ende der Rios-Wochensicht. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen und Infos habt, auf YouTube. Dort findet ihr die YouTube-Communities-Diskussionsforum oder ihr könnt die Kommentare unter den entsprechenden Beiträgen, unter dem Video abgeben, ja. Die Links findet ihr auch dort. Und ich sag's jetzt schon mal dazu, ja, wochensicht.thenetcast.com, dort werdet ihr dann auch wieder eventuell Sachen finden, ja. Wie gesagt, hängt von der Abstimmung eben ab. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund und haltet die Ohren steif. Und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.